Kundgabe 8616. Empfangen am 14.09.1963. Fürbitte für jenseitige Seelen. 2. Antwort auf die Lehre, dass nur qualifizierte Beter berechtigt sind, für die Seelen zu beten. Immer nur lehre ich euch das Evangelium der Liebe, weil ihr dann eure Erdenaufgabe löset, wenn ihr dieses Evangelium annehmet, wenn ihr die Gebote der Gottes- und Nächstenliebe erfüllt. Und ihr sollet euch daher immer nur fragen, ob alles, was ihr denkt, redet und tut, diesen meinen Liebegeboten entspricht. Doch immer wird die Liebe gefordert, die tief im Herzen aufflammt, denn mit bloßen Worten und Gebärden kann ich mich nicht zufrieden geben. Und so auch müssen alle Liebewerke völlig selbstlos getan werden, denn die Aussicht auf Lohn schmälert die Liebe, und solche Werke werden dann auch nur rein weltlich gewertet. Immer wird das innerste Gefühl maßgebend sein, helfen und beglücken zu wollen, immer wird die selbstlose, gebende Liebe gemeint sein, wenn ich von euch ein Leben in Liebe fordere, die allein euch zum Ausreifen bringt. Doch diese reine, göttliche, selbstlose Liebe verbindet euch mit mir, und was ihr in solcher Liebe für euren Nächsten erbittet, das wird er auch empfangen, sei es, dass irdische Not für ihn gelindert wird, sei es, dass ihm geistige Güter zugeführt werden. Immer wird eure Liebe es erwirken, die eurem Nächsten gilt. Was ohne Liebe geschieht, Gebete, die nur der Mund ausspricht, aber nicht der Tiefe des Herzens entsteigen, sind wie nicht gesprochen, denn sie erreichen mein Ohr nicht, und also können solche Gebete nicht erhört werden. Da aber Liebe wirken der Zweck des ganzen Erdenlebens überhaupt ist, werde ich auch nicht aufhören, die Liebe zu predigen. Und ich werde auch meine Weinbergsarbeiter immer nur beauftragen, das Evangelium der Liebe auszubreiten, eines jeden Menschenherz anzusprechen und anzuregen zur selbstlosen Liebetätigkeit. Doch niemals werde ich einen Menschen hindern, am Liebewirken. Das versteht sich von selbst. Es geht allein darum, dass er lebendig ist und zu allem von der Liebe angetrieben wird, denn jeglicher Form achte ich nicht, denn sie ist wertlos für die Seele des Menschen. Ich selbst also bewerte den Willen der Menschen, und ich allein weiß es, ob das Herz beteiligt ist oder nicht an allem, was er denkt, redet oder tut. Und ihr Menschen sollet immer nur Liebe predigen, ihr dürfet aber niemals den Menschen wehren, Liebewerke zu verrichten, wozu auch das Gebet für Verstorbene gehört. Denn wisset ihr um den Reifegrad derer, die beten. Und machet ihr die Menschen nicht unsicher, die ihr warnet vor einem solchen Gebet? Glaubet ihr, dass sie selbst es beurteilen können, ob ihre Gebete angenommen werden von mir? Wollet ihr auch jene von einem Gebet zurückhalten, welche die Sorge treibt um ihre Verstorbenen und die ihnen helfen möchten, ansonsten sie überhaupt nicht beten würden? Ihr werdet Zweifel senken in die Herzen derer, denn ein demütiger Mensch ist von seiner Reife nicht überzeugt, die allein ihn ermächtigen dürfte, für jene Seelen zu beten. Und wer kann schon sagen, so tief auf dem Glaubensboden zu stehen, dass seine Gebete allein von Wert sind? Die Beurteilung des Wertes eines Gebetes soll mir allein überlassen bleiben, denn ich werte schon den Hilfswillen einer jeden Seele. Und wahrlich, ich werde jeden Beter schützen vor der Macht meines Gegners. Nur leere Lippengebete haben keinen Wert, doch solche Beter befinden sich immer noch unter der Gewalt meines Gegners. Ansonsten ihr Glaube lebendig wäre und ihr Gebet aus dem Herzen steigen würde. Also warnen vor Gebeten für die Verstorbenen sollet ihr nicht, weil es falsch ist, dass sich ein Beter in die Gewalt meines Gegners begibt durch sein Gebet. Es kann nur ein Gebet nicht angehört werden von mir, wenn es nur der Mund ausspricht. Und solche Gebete, entreißen wahrlich nicht die Seelen dem Gegner. Die Beter haben seine Rache nicht zu fürchten, weil sie ihm keine Seele entwinden. Lasset euch das eine gesagt sein, dass ich nur euer Denken berichtigen will, das falsch geleitet wurde. Denn von mir aus ist euch ein solches Lehrgut nicht zugegangen, weil es der Wahrheit widerspricht, die ich zur Erde leite, auf dass ein Licht leuchte in der Finsternis, die mein Gegner über die Menschen gebreitet hat. Wo nur ein Funke von Liebe aufglüht, nähert sich der Mensch mir. Und nur ein solcher Liebefunke wird einen Menschen veranlassen, für jenseitige Seelen zu beten. Und ein solcher Mensch ist auch nicht ungläubig, ansonsten er jegliches Weiterleben nach dem Tode leugnen und niemals den Seelen ein Gebet nachsenden würde. Amen.